Blowing in the Wind. Als Dr. Fart, also Dr. Pups, ist der Mann bekannt, der am meisten zur Erforschung von Blähungen beigetragen hat. Michael D. Levitt, Professor an der University of Minnesota Medical School. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt er sich mit dem Phänomen der Flatulenz, hat Duftexperten darauf angesetzt, chemische Analysen gemacht und tragbare Systeme entwickelt, die Blähungen zumindest für die Mitmenschen neutralisieren sollten. Eine der Fragestellungen stammt aus der Raumfahrt, denn die NASA hatte sogar Sorge, dass es durch Blähungen zu Explosionen in den Raumstationen kommen könne. Immer wieder befassten sich Gastroenterologen, aber auch populäre Medien mit Levitt und seinen Befunden, manchmal mit leiser Ironie, häufig aber auch mit drastischen Witzen. Dabei sind Blähungen ein sehr ernstes Thema, das für die Betroffenen sehr unangenehme Folgen haben kann. Zum Beispiel, wenn ein älterer Herr einen völlig verspannten Bauch hat, unter anderem, weil er in 40 Ehejahren aus Scham und Höflichkeit nie die Winde in seinem Bauch in die Freiheit entlassen hat, auch wenn das wehtat. Levitt hat sogar dazu beigetragen, Leben zu retten, denn Darmgase können in bestimmten Kombinationen explodieren. Und in den 1980er Jahren kam es tatsächlich zu mehreren tödlichen Vorfällen während Bauch-OPs durch die explosive Reaktion von Wasserstoff und Methan. Die Forschungen von Levitt haben dazu beigetragen, dieses Risiko zu minimieren. Gase im Darm sind trotzdem normal und im Großen und Ganzen unschädlich. Sie sind das Produkt der Stoffwechselprodukte der Bakterien im Darm, die bei der Fermentierung der Nahrungsreste, aber auch von Schleim- und Verdauungsenzymen vor allem Wasserstoff ausstoßen. Einige auch Methan. Der größte Teil des Gases wird über die Darmschleimhaut wieder aufgenommen. Ausgeschieden wird täglich ein Volumen zwischen 0,4 und 2,5 Litern. Im Gegensatz zu den Blähungen, die im Bauchinneren drücken und kneifen, nennt die Medizin die ausgeschiedene Luft Flatulenz. Zum Problem werden Blähungen erst, wenn sich Menschen unangenehm gebläht fühlen, vielleicht auch Schmerzen fühlen und sich entweder nicht erleichtern können oder aus sozialen Gründen die Fürze zurückhalten. Gase können aber eine wichtige Signalfunktion haben. Schwefelwasserstoff, Stickstoffmonoxid und Kohlenmonoxid zum Beispiel werden von Nervenzellen des Bauchhirns selbst produziert und als Neurotransmitter genutzt. Je nach Zusammensetzung der Mikrobiota, und diese hängt natürlich von der Ernährung ab, haben Menschen Blähungen in unterschiedlichem Umfang. Methanbildende Bakterien sind normaler Bestandteil der Mikrobiota, da durch sie der von anderen Bakterien gebildete Wasserstoff H gebunden wird. Woher wissen wir überhaupt, dass der Druck auf unseren Anus von einer Gasblase herrührt und nicht von Kot? Dafür sorgen lokale Nerven. Manche Menschen, deren Empfindungen in diesem Bereich verändert sind, zum Beispiel durch Narben nach Hämorrhoidenoperationen, können das nicht mehr unterscheiden, sondern werden dann inkontinent, weil sie einem falschen Freund Raum geben. Manche Menschen, die chronisch verstopft sind, interpretieren den Druck in ihrem Bauch eher als Blähungen. Vermutlich entstehen aber, das ist nicht einfach zu messen, auch wirklich mehr Gase bei der Zersetzung, weil die Kontaktzeit mit den Bakterien durch die Obstipation länger ist. Besonders schwer zu behandeln sind Patienten, häufig junge Frauen, die mit schweren Blähungen zum Arzt kommen. Wir suchen nach einem Fehlverhalten wie vermehrtes Luftschlucken, etwa durch hastiges Essen oder nach anderen einschlägigen Ursachen, blähende Nahrungsbestandteile, Verstopfung, eine Magenentleerungsstörung oder eine Zuckerunverträglichkeit. Häufig finden wir aber nichts und sind mit unserem Latein am Ende, obwohl die Patientinnen schweren Leidensdruck haben. Manche tragen Bäuche vor sich her, als wären sie schwanger. Gelegentlich stellt sich dann heraus, dass gar keine vermehrte Gasbildung vorliegt, sondern durch Absinken des Zwerchfells und Überstreckung der Lendenwirbelsäule ein dicker Bauch sozusagen nur vorgetäuscht wird. Blähungen können im Einzelfall gut durch eine Ernährungsumstellung behandelt werden. Ein Beispiel hierfür ist die FODMAP-reduzierte Kost. Diese Buchstaben stehen für fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole. Diese Nährstoffe sollen vermieden werden. Diese einschneidende Form der Diät sollte allerdings nur unter Aufsicht eines Arztes durchgeführt werden. Hierdurch werden die Beschwerden von einer Vielzahl von Reizdarmpatienten gebessert. Blähungen und Durchfall: Laktose, Fructose, Gluten. 16% der Bevölkerung glauben, sie reagierten empfindlich auf Milchzucker, ergab eine Umfrage von Statista im Jahr 2016. Der wirkliche Anteil derjenigen, die eine Milchzuckermalabsorption haben, liegt aber nur bei etwa einem Drittel dieser Zahl. Die Laktoseangst wird von einer riesigen Marktmaschinerie angetrieben. In den Regalen der Supermärkte und Bioläden stehen Produkte, die bis zu 4-mal teurer sind, aber für viele Menschen ohne Nutzen sind. Es ist leichter und einfacher zu glauben, die Darmbeschwerden nach dem Essen kämen von einzelnen Essensbestandteilen, als anzunehmen, man habe zu viel gegessen oder getrunken oder andere externe Faktoren hätten den Verdauungsprozess gestört. Nahrungseinflüsse sind also sehr subjektiv belegt. Klinisch eindeutige Nahrungsallergien beim Erwachsenen sind im Gegensatz zu den Kindern äußerst selten und können die Allergene Weizen, Milch, Ei, Soja, Nüsse und Meeresfrüchte betreffen. Eine Studie aus Berlin konnte eindrucksvoll zeigen, dass etwa ein Drittel der Menschen mit Beschwerden meinten, eine Nahrungsunverträglichkeit oder Allergie zu haben. Die objektiven Untersuchungen konnten dies aber nur bei etwa 3% nachweisen. Weitere Nahrungsunverträglichkeiten existieren gegen diverse Zucker, bedingt durch Enzymmangel, etwa Laktose, oder Störungen der Transporter, Fructose, sowie gegen Gluten nach Ausschluss einer Sprü. Die Sprü, Zöliakie, ist eine Immunreaktion auf das Klebereiweiß Gluten im Weizen. Sie führt zu einer Entzündung mit Abnahme der Schleimhaut im Dünndarm. Aber auch Patienten ohne Sprü können auf Gluten oder andere Weizenbestandteile mit Beschwerden reagieren. Hier ist zwar keine Entzündung festzustellen, es wird aber eine Beteiligung des angeborenen Immunsystems vermutet. Patienten mit funktionellen Magen-Darm-Störungen reagieren besonders sensibel, weil ihre Empfindungsschwellen im Darm niedriger sind. Im Gegensatz zu diesen über das Immunsystem vermittelten Nahrungsunverträglichkeiten findet sich beim sogenannten Histaminintoleranzsyndrom eine vermehrte Bildung oder Nahrungszufuhr von Histamin, eine verstärkte Histaminwirkung bzw. eine Abbaustörung. Es gibt Patienten, die ein sogenanntes Mastzellaktivierungssyndrom haben. Dies äußert sich darin, dass hypersensible Mastzellen nach Nahrung zu viel Histamin freisetzen. Dieser Botenstoff aktiviert enterische Nervenzellen. Das führt zu vermehrter Kontraktion und Sekretion. Bei manchen Reizdarmpatienten hat Thomas dies zeigen und behandeln können. Nahrungsunverträglichkeiten sind in der klinischen Praxis schwer zu objektivieren, da es nur für die Unverträglichkeiten von Milchzucker, Fruchtzucker und Sorbit geeignete Tests, Wasserstoffatomtests, gibt. Kriminalistische Fahndung. Als echte Krankheit erkennt die moderne Medizin nur an, was sich in klaren Grenzen abbildet. Da haben wir in der Neurogastroenterologie ein Problem. Wir haben zwar enorm viele Erkenntnisse und Daten aus der Grundlagenforschung, wir wissen vieles über Aufbau und Funktionsweise der Darmnerven, aber unsere Daten ergeben noch kein klares Bild, sondern ähneln einem unfertigen Puzzle. Deshalb wäre es so wichtig, die Forschung auf diesem Gebiet zu intensivieren. Immer wieder stehen wir vor Rätseln, die wir trotz aller Bemühungen nicht lösen können. Thomas zum Beispiel hatte Patientinnen, die über viele Tage keinen Stuhlgang hatten. Abführmittel halfen nicht. Sie standen kurz vor der OP, um den ausgeprägten Leidensdruck zu beseitigen. Thomas ließ das keine Ruhe. Er veranlasste, dass zuvor Proben aus dem Dickdarm genommen wurden. Diese liefern nicht nur ein Stückchen Schleimhaut. Moderne endoskopische Techniken ermöglichen, dass eine Gewebeprobe aus dem gesamten Querschnitt der Darmwand gemacht werden kann, ohne dass die Patienten zu Schaden kommen. Die kleine Wunde wird per Clip sofort wieder verschlossen. Thomas schickte Präparate nach Freising zu Michael ins Labor. Dort suchten die Forscher nach speziellen Änderungen in Nerven sowie in Glia und Immunzellen. Sie fanden zwar eindeutige Veränderungen bestimmter Marker von Nervenzellen im Darm, wir wissen aber bis heute nicht, ob sie eine der Ursachen für die Verstopfung sind. Auch einer der weltweit führenden Experten, Thilo Wedel von der Universität Kiel, der nun weitere Gewebeproben erhielt, konnte keine morphologischen Veränderungen finden. Die Untersuchung sämtlicher Strukturen innerhalb der Darmwand, wie Schleimhaut, Muskulatur, Nervenzelldichte, Glia, Schrittmacher und Immunzellen, ergab keinen Befund. Ähnlich ist es beim Reizmagen oder Reizdarm. Auch hier finden wir keine einheitlichen organischen Veränderungen. Was wir inzwischen wissen? Solche funktionellen Erkrankungen bestehen aus vielen unterschiedlichen Subgruppen von Erkrankungen. In der Grundlagenforschung hat man auch zahlreiche potenzielle Biomarker gefunden, um diese zu unterscheiden. Das Dilemma besteht zurzeit darin, dass noch keiner dieser Biomarker in der Klinik flächendeckend eingesetzt werden kann, um dann entsprechende Therapien zu entwickeln. Zum einen sind die Messungen zu teuer und werden im deutschen Abrechnungssystem nicht abgebildet. Zum anderen muss die Spezifität, also die Wahrscheinlichkeit, eine gesunde Person als gesund zu erkennen, und Sensitivität, also die Wahrscheinlichkeit, eine erkrankte Person als krank zu erkennen, verbessert werden. Bisher hat die Erhebung eines Biomarkers auch nur bedingt Einfluss auf die Therapie, teilweise wegen Mangel an entsprechenden Medikamenten. Es gibt aber Licht am Ende des Tunnels, wie ein Beispiel aus der Mayo-Klinik in den USA zeigt. Patienten mit Störungen der Gallensäurerückresorption können erfolgreich mit Medikamenten behandelt werden, die Gallensäuren binden und damit ihre negative Wirkung im Dickdarm, Durchfall, verhindern. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die Forschung zu Biomarkern ist, um die einzelnen Subgruppen des Reizdarms zu unterscheiden. Zu den vielversprechenden Biomarkern gehören die Messung von Mediatoren im Biopsieüberstand, im Stuhl und im Blut, ebenso wie genetische Untersuchungen, Befundung der Darmwand durch einen Pathologen und Transitmessungen im Darm.